Der Wahlausschuss hat alle Hochschulgruppen, die zur Stupa-Wahl in diesem Jahr antreten, zu der Podiumsdiskussion eingeladen. Dem Aufruf sind die Campusgrünen, die Jusos, die HG Südschleswig und der RCDS gefolgt. Als einzige Hochschulgruppe war die liberale Hochschulgruppe nicht bei der Podiumsdiskussion dabei. Insgesamt wurde die Podiumsdiskussion auch sehr kurzfristig angekündigt für die Studierenden. Erst am Morgen des Dienstags gab es die E-Mail an alle Studierenden der CAU, dass am Abend eben diese Podiumsdiskussion stattfindet. Im Kap 3 Hörsaal war dementsprechend das Interesse auch sehr gering. Es kamen nur etwa 30 Menschen in den relativ großen Hörsaal und der war dann zum Großteil eben leer. Am Ende der Podiumsdiskussion gab es auch noch eine kleine Umfrage unter dem Publikum und da kam heraus, dass etwa die Hälfte der BesucherInnen den Hochschulgruppen, die zur Stupa-Wahl antreten, auch angehören. Nur 4 Menschen saßen im Hörsaal, die bisher noch nicht das Stupa gewählt hatten und die unbefangen zu dieser Diskussion gekommen sind. In der rund 2-stündigen Diskussion ging es um unterschiedliche Themen, zum Beispiel um bezahlbares Wohnen in Kiel, um die Abschaffung der Anwesenheitspflicht, um das elternunabhängige BAföG oder auch um TV Stutt. Und generell kann gesagt werden, dass bei vielen Themen, wie zum Beispiel dem Wohnraum oder BAföG, viel Einigkeit herrscht unter den antretenden Hochschulgruppen. Selten doch kochte die Stimmung bei der Podiumsdiskussion hoch. Und so ging der Abend dann relativ ereignislos zu Ende. Als Fazit kann gesagt werden, dass dieses geringe Interesse an der Podiumsdiskussion wohl auch das geringe Interesse an den Studiwahlen widerspiegelt. So kamen doch in den letzten Jahren nur knapp um die 20% zu den Stupa-Wahlen und haben ihre Stimme abgegeben. Aber dafür heißt es ja jetzt für die Hochschulgruppen, dass der Wahlkampf noch läuft und zwar bis zum 15. Juni. Bis dahin kann noch abgestimmt werden, bis dahin kann das neue Stupa noch gewählt werden und für euch gilt es, egal wen ihr wählt, Hauptsache ihr geht wählen. Denn das Studierendenparlament setzt sich für die Studierenden, also für uns, ein.